Mit diesen Äußerungen stimmt überein eine Fontaine, die Geschichte des Pontifikats Clemens XIV., Leipzig 1853, Band 2, Seite 321, mitgeteilte Depesche des Pariser Nuntius vom 8. Februar 1773. Weit entfernt, in die Aufhebung der Jesuiten einzuwilligen, weiß ich von ihr selbst, von Madame Louise, Karmeliterin, Tochter Ludwigs XV. Von Frankreich, dass sie nicht allein überzeugt ist, die Aufhebung werde nie erfolgen, sondern auch, dass der Papst nicht die genügende Autorität habe, sie vorzunehmen. Dieses ist auch die Ansicht, welche alle Tertiarer der Jesuiten überall im Stillen verbreiten. Also ein so wohlunterrichteter Mann wie der päpstliche Nuntius erkennt die Existenz von Jesuiten-Tertiarien als etwas Selbstverständliches an. Da nun aber die Jesuitenorden nicht wie die Dominikaner und Franziskaner eigentliche Tertiarier, das heißt einen dritten Orden, besitzt, so können unter dem vom Nuntius gewählten Ausdrücke nur Affiliierte des Ordens verstanden sein. Auch Saint-Simon kennt die Affiliierten. Stets haben die Jesuiten unter den Laien aus allen Berufen, die zu ihrer Gesellschaft gehören. Die Tatsache ist gewiss. Zweifellos gehörte auch Royer, Sekretär Ludwigs XIII., zu ihnen und viele andere. Diese Aggregierten legen die gleichen Gelübde ab wie die Jesuiten, soweit ihr Stand das gestattet, das heißt das Gelöbnis unbedingten Gehorsams dem Ordensgeneral und den Ordensoberen gegenüber. Die Gelübde der Armut und Keuschheit sollen sie ersetzen durch die Dienste und den Schutz, den sie der Gesellschaft Jesu leisten, besonders aber durch grenzenlose Unterwürfigkeit den Oberen und dem Beichtvater gegenüber. Die Politik kommt dabei auf ihre Rechnung durch die sichere Hilfe dieser heimlichen Bundesgenossen. Der Jesuit Lallemand berichtet im Jahre 1642 aus Kanada, dass dort mit Genehmigung des Provinzials der französischen Ordensprovinz, zu der Kanada gehörte, Laien der Gesellschaft Jesu angeschlossen wurden, die das Gelübde ablegten, ihr ganzes Leben dem Jesuitenorden zu dienen, wo immer er ihre Dienste verlangte. Das Gelübde war einem Gelübde nachgebildet, das früher unter Zustimmung des Ordensgenerals in der Ordensprovinz der Champagne üblich war. Es wurde ohne äußere Feierlichkeit heimlich vor dem Beichtvater abgelegt. Die auf diese Weise dem Jesuitenorden Angegliederten erhielten die offizielle Bezeichnung Donné. Das deutet auf eine ganze Klasse von Affiliierten hin. Der gleichen Einrichtung begegnen wir auch in der englischen Provinz des Ordens. In den vom Jesuiten Foley, er war Laienbruder, herausgegebenen Records of the English Province, Band 7, Seite 559, findet sich folgende Eintragung. Oliver George, Hochwürden, D.D., geboren in Newington, Surrey, am 9. Februar 1871, zum Priester geweiht 1806. Er war der letzte einer Anzahl katholischer Geistlicher, Schüler der englischen Jesuiten, die, ohne selbst in die Gesellschaft Jesu einzutreten, stets im Dienste der englischen Provinz des Ordens und in Unterwürfigkeit ihrer, der englischen Provinzoberen, blieben. Er starb einige Jahre nach 1851 zu Exeter. In England hat sich also die schon 1617 erwähnte Einrichtung der Affiliation fast 250 Jahre bis zum Jahre 1851 erhalten. Diese geschichtlichen Vorgänge sprechen eine so beredte Sprache, dass das Geheiminstitut der Affiliierten in seiner Tatsächlichkeit als unwiderleglich beglaubigt zugegeben werden muss. Freilich, die Jesuiten leugnen auch jetzt noch das von mir beigebrachte, auch ihnen bekannte Beweismaterial, unterdrücken es und bequemen sich nur zu dem Eingeständnisse der Existenz von Affiliierten für die erste Zeit des Ordens. So schreibt der als Erzfälscher schon so oft entlarvte und noch weiter zu entlarvende Jesuit Dur: Einzelne Fälle in den Schwierigkeiten erster Zeit geben kein Recht zu verallgemeinern oder von einer Institution zu sprechen. Dur, Gesellschaft Jesu, Jesuitenfabeln, Seite 921. Die einzelnen Vorfälle der ersten Zeit, die aber Dur sorgfältig verschweigt, sind die oben mitgeteilten Affiliationen des Herzogs von Borgia, des Miguel Torres und so weiter, und in einem literarischen Streite, der sich im Jahre 1877 zwischen den englischen Jesuiten und dem Parlamentsmitglieder W.C. Cartwright abspielte, mussten die Jesuiten in ihrer Zeitschrift The Mons schließlich zugeben: Es ist wahr, dass der heilige Franz Borgia, dritter General des Ordens, heimlich zu den feierlichen Gelübden der Gesellschaft Jesu zugelassen und so in den Katalog der Professen aufgenommen wurde. Einige wenige ähnliche Beispiele können vielleicht noch gefunden werden. Übrigens ist mit dem Eingeständnisse, dass es in der ersten Zeit des Ordens Affiliierte gab, eigentlich alles eingestanden. Denn was damals möglich und wirklich war, wegen besonderer Umstände, ist immer dann möglich und wird immer dann wirklich, wenn die besonderen Umstände wieder eintreten. Ihr Eintreten hängt aber nur vom Willen der Ordensoberen ab. Erklären Sie, die Umstände sind eingetreten, so sind sie eben eingetreten.